Kapitel 0429 Auszug aus dem Bericht des britischen Militärattaches in Berlin F.N. Mason McFarlane, Colonel vom 29. März 1939 aus DBFP 4 Anhang VS 623-627. Die Überraschung und der bewirkte Erfolg, Schaffung des Protektorats, haben einen gründlichen Eindruck gemacht. Im Norden hat Litauen das Memelland aufgegeben, hat also offensichtlich mit Deutschland seinen Frieden gemacht und die 69 von unserem Gesichtspunkt aus sieht die Lage Besorgnis Polens vermehrt schwarz aus. Die Chancen zur Erreichung einer Ostfront, die weiter westlich liegt als die Grenzen Russlands, der Türkei und Griechenlands gehen täglich mehr zurück. Und nur durch die Erreichung einer solchen Front können wir hoffen, im Kriege Deutschland schnell auf die Knie zu zwingen durch eine wirksame Waffe Blockade. Wie können wir die Front errichten, die wir wünschen und durch die allein wir wahrscheinlich in der Lage sein werden, die Möglichkeit eines Unheils in 3 oder 4 Jahren zu verhindern? Indem wir es allen Betroffenen klar machen, geheim und ohne Russlands Anteil an dem Arrangement anzuzeigen, dass Deutschland vom militärischen Gesichtspunkt aus jetzt noch nicht in der Lage ist, mit einem größeren Kriege fertig zu werden, indem es um wirtschaftliche Gebiete zu kämpfen haben würde, deren Besitz für Deutschland wesentlich ist, wenn es in der Lage sein soll, der Blockade für mehr als einige Monate zu widerstehen. Wir müssen es klar machen, dass jede weitere Aggression seitens Deutschlands, ob durch Waffengewalt oder lediglich in der Form wirtschaftlichen Druckes, unterstützt durch Drohungen, sofortige bewaffnete Einmischung durch Frankreich und uns zur Folge haben wird. Um damit erfolgreich sein zu können, müssen wir die Betroffenen von den schnellen Ergebnissen überzeugen, die nun in Bezug auf unsere Aufrüstung geleistet werden, und wir müssen alles Mögliche tun, um zu demonstrieren, dass wir wirklich in der Lage sind, mit angemessener Schnelligkeit und Wirksamkeit auf die deutsche Überraschungstechnik zu reagieren, die ihre hauptsächlichste Angst bildet. Wir müssen weiter sicherstellen, dass, wenn Deutschland dazu neigen sollte, seine aggressive Rolle fortzusetzen, eine Lage geschaffen wird, in der Deutschland gezwungen ist, eine Aktion zu unternehmen. Berichte oder auch tatsächliche Misshandlungen von Deutschen in jedem der betroffenen Länder würden wahrscheinlich ausreichen, um Hitler zum Handeln zu veranlassen, möglichen Verbündeten im Osten von der offenkundigen Tatsache überzeugen können, dass Deutschland nicht in der Lage ist, jetzt einen größeren Krieg durchzukämpfen, mit der Hoffnung darauf, der unmittelbaren und schnellen Erwürgung zu entgehen, scheinen alle Gründe dafür zu bestehen, dass wir unser Bestes tun sollten, um eine Lage zu erzeugen, die zu einem solchen Kriege führen kann und ihn definitiv begrüßen. Er ist wirklich nach meiner Meinung die einzig gesunde Lösung des Problems, dem wir uns gegenübersehen. Was wäre, wenn wir die Ereignisse abwarten und keinen bestimmten Schritt unternehmen und dabei fortführen, unseren möglichen Verbündeten den Eindruck zu geben, dass wir zu wenig vorbereitet sind, oder vielleicht genauer zu vorsichtig oder zu ängstlich, um einen wenn wir nur unsere Kampf zu riskieren? Wir würden diesen Kurs vermutlich nehmen in der Hoffnung, dass Deutschland wahrscheinlich in ernste wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten kommen würde, dass seine Aufrüstung automatisch aufgehalten werden würde und dass das deutsche Volk sich weigern würde, weiter auf unbestimmte Zeit unter den Bedingungen zu leben, denen es jetzt ausgesetzt ist. Können wir wirklich auf diese Hoffnung rechnen? Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass Deutschland sich mehr und mehr in Osteuropa einrichtet und ohne Kampf nicht nur den Lebensraum sichert, der notwendig ist, um es für gewisse Zeit blockadesicher zu machen, zu befähigen, 70 sein Rüstungsprogramm ungehindert fortzusetzen? Darüber hinaus wird Deutschland automatisch vermeiden, im Osten angreifen zu müssen und vielleicht sogar überhaupt keine Ostfront haben. Was geschieht dann mit uns, wenn Deutschland sich ständig unseren Anstrengungen entzieht, im Heeresrüstungsrennen Schritt zu halten und wir einem Einfrontkrieg gegenüberstehen werden oder etwas, was dem sehr ähnlich ist? Es mag gut das Ende Frankreichs und von uns sein, wenn nicht Herr Hitler unerwartet nach Al-Hala oder anderswohin entsandt wird. Krieg ist oft ein Glücksspiel. Es mag gesagt werden, dass ein Krieg zur Erhöhung unserer Sicherheit in der Zukunft nicht das Risiko wert ist. Aber wir werden für mehr als das kämpfen. Wir werden kämpfen, um, wie ich glaube, die beinahe sichere schließliche Ausmerzung zu vermeiden. Was geschieht, wenn wir bis zum Herbst warten? Die heimtückische Arbeit der deutschen Propaganda, das wachsende Misstrauen gegenüber unseren Fähigkeiten und unserem Willen zu kämpfen, und die Drohung der stets wachsenden deutschen militärischen Kräfte müssen unvermeidlich auf unsere möglichen Freunde wirken. Deutschland wird eine Atempause haben. Es wird wieder wie 1938 in der Lage sein der teilweisen Mobilmachung unter dem Mantel der Reserveausbildung. Wie ich oft gesagt habe, kann es in dieser Periode wieder einen Gipfel militärischer Leistungsfähigkeit erreichen, zu einer Jahreszeit, die Deutschland am besten zum Kampfe passen wird. Es wird nicht sehr merklich stärker sein als es jetzt ist, aber es wird Zeit gehabt haben, sein Haus in Ordnung zu bringen, und diese Tatsache allein mag schließlich die Entscheidung, wenn nicht schon vorher getroffen, bei unseren möglichen Freunden bewirken, uns fallen zu lassen und sich dem Tyrannen vor der Tür zu beugen. Ich habe bei vorhergegangenen Gelegenheiten auch darauf hingewiesen, dass das deutsche Heer während des nächsten Winters wieder in Schwierigkeiten sein wird mit der Erweiterung und mit einem neuen Jahrgang nur teilweise ausgebildeter Rekruten. Das gilt noch, und die Ereignisse dieses Monats mögen alle diese Schwierigkeiten noch vermehren. Aber werden wir bis dahin nicht alle Hoffnungen darauf verloren haben, die Front im Nahen Osten für uns zu sichern oder zu schaffen, die wir haben müssen? Und werden wir noch länger warten? Können wir sicher sein, dass Amerika noch genauso fühlen wird wie jetzt? Können wir hoffen, mit der totalitären Rüstungsleistung zu konkurrieren? Nichts als die innere Zerreißung Deutschlands kann uns retten. Haben wir irgendein Recht, eine solche Spaltung für mehr zu halten als für eine äußerste Möglichkeit? Es ist wahr, dass ernste Elemente der Unzufriedenheit im Lande bestehen, aber um den organisierten Widerstand gegen die Partei zu erzeugen oder Uneinigkeit innerhalb der Partei, was allein eine Spaltung hervorrufen kann, ist etwas mehr erforderlich als die Fortsetzung oder auch merkliche Vermehrung der gegenwärtigen völlig erträglichen Härten und Unbequemlichkeiten, unter denen das deutsche Volk leidet. Krieg und jetzt ein Krieg mit einer nahen Ostfront würde die Deutschen hart und schnell treffen und dürfte wohl die erhofften Ergebnisse 71 herbeiführen. Ohne Krieg und mit zunehmenden Vorteilen von Deutschlands östlichen Nachbarn dürften diese Resultate niemals erreicht werden. Deutschland hat eine furchtbare Luftwaffe, aber eine Luftwaffe kann nicht erobern und halten. Das kann nur durch Landstreitkräfte getan werden. Vorausgesetzt, dass wir unsere möglichen Verbündeten davon überzeugen und sie dazu bringen können, zu erkennen, dass Deutschland nicht in der Lage ist, gegen eine vereinigte Front der schnellen Ausmerzung durch Blockade zu entgehen, können wir sicherlich den Federhandschuh annehmen, der von Hitler und Mussolini in Europa niedergeworfen wurde. Es ist eine Herausforderung, die wir sofort annehmen sollten mit jeder Aussicht auf raschen Sieg. Wenn wir zögern, glaube ich, dass wir vom militärischen Gesichtspunkt aus ein unverantwortliches Risiko eingehen und ein unendlich viel größeres als es ein Krieg in der unmittelbaren Zukunft darstellen muss, wenn wir unsere Karten richtig und schnell ausspielen. Die Autokratie verlässt sich darauf, dass es der Pelotokratie an Mut fehlt, der unmittelbaren obwohl verhältnismäßig geringfügigen Gefahr ins Gesicht zu sehen. 30 Auszüge aus der Debatte des Unterhauses über die englische Garantieerklärung vom 31. März 1939 M.A. Greenwood, darf ich, wenn man so will, eine Formverletzung begehen. Ich bin ganz sicher, dass dieses Haus vollkommen die Möglichkeiten ermisst, die aus der Erklärung des sehr ehrenwerten Herrn erwachsen können. Es kann sich herausstellen, dass das die zukunftsträchtigste Erklärung ist, die in diesem Haus seit einem Vierteljahrhundert abgegeben worden ist. Mit dieser frischen Erklärung vor Augen ist es uns schwer, sehr viel zu sagen. Ich möchte dem Herrn Premierminister aber ein oder zwei Fragen stellen, die er wie mir scheint in seiner Erklärung nicht ganz klar gemacht hat. Ich möchte fragen, ob die soeben verlesene Erklärung als ein erster Schritt zur Entwicklung einer Politik betrachtet werden kann, die Angriffe abschrecken oder eindämmen soll. Beifall. Falls das zutrifft, wird die Regierung sofortige, aktive und energische Schritte unternehmen, um auch andere Mächte in diese Abkommen hineinzubringen. Wird er insbesondere an den Wert der Sowjetunion denken, Beifall, zusammen mit anderen großen und kleinen Mächten? Wird er das mit dem weiteren Ziel tun, die Maximalmenge von Kooperation zur Verteidigung des Friedens zu erlangen? Wird er jetzt, und dies ist meine letzte Frage, in Erwägung ziehen, ob nicht eine sofortige Konferenz jener Mächte rätlich ist, die vielleicht bereit sind, sich auf die Seite des Friedens gegen den Angriff zu stellen? M.A. Camberlain, ich will die Fragen, die der sehr ehrenwerte Herr mir gestellt hat, zu beantworten versuchen. Ich denke, die Erklärung macht es unmissverständlich, dass das, was ich sagte, nur um es so zu nennen, eine Zwischenperiode decken soll. Wie schon mitgeteilt wurde, befindet sich die Regierung zurzeit mit verschiedenen anderen Staaten in Beratung, darunter selbstverständlich auch der Sowjetunion. Mein edler Freund, der Staatssekretär des Äußeren, sah den Sowjetbotschafter heute Morgen und hatte mit ihm eine sehr erschöpfende Aussprache über 72 das Thema. Ich habe keinen Zweifel, dass die Prinzipien, nach denen wir vorgehen, von dieser Regierung voll verstanden und geschätzt werden. Das Haus weiß, dass wir nächste Woche einen Besuch des Obersten Beck, des polnischen Außenministers, erwarten. Es wird das eine Gelegenheit sein, mit ihm die verschiedenen weiteren Maßnahmen zu besprechen, die getroffen werden könnten, um wie der sehr ehrenwerte Herr es genannt hat, die Maximalmenge von Kooperation bei allen Anstrengungen zu akkumulieren, die unternommen werden können, um Angriffen ein Ende zu machen, falls Angriffe beabsichtigt sein sollten, und sie durch die vernünftige und ordnungsmäßigere Methode der Verhandlung zu ersetzen. M.A.J. Morgan, Leber kann der sehr ehrenwerte Herr uns versichern, dass keine ideologischen Hemmungen zwischen uns und der Sowjetunion stehen. M.A. Camberlain, ja, ich gebe diese Versicherung ohne Zögern. M.A. Henderson, Leber, darf ich den Premierminister fragen, ob er angesichts der Spannung, die zwischen Deutschland und Polen augenblicklich zweifellos besteht, irgendetwas davon erfahren hat, dass die deutsche Regierung an die polnische herangetreten ist, um eine friedliche Aussprache über ihre Differenzen herbeizuführen. M.A. Camberlain, ich habe bisher von keinem solchen Schritt Kenntnis. 31 Bericht des deutschen Botschafters in Warschau an das Auswärtige Amt vom 1. August 1939 aus DWB 2 Nummer 444 Warschau, den 1. August 1939. Die Bevölkerung Polens hat den seit nunmehr 4 Monaten andauernden Zustand der Teilmobilisierung und politischen Unsicherheit ertragen, ohne dass es bisher zu einem Zusammenbruch oder auch nur wesentlichen Abflauen der Stimmung gekommen wäre. Der alte Hass gegen alles Deutsche und die Überzeugung, dass es Polens Schicksal ist, mit Deutschland die Waffen zu kreuzen, sitzen zu tief, als dass die einmal angefachten Leidenschaften so bald wieder zusammensinken könnten. Wenn man dieser Einheitlichkeit der Stimmung der polnischen Bevölkerung auf den Grund gehen will, ist es wichtig, sich die besondere Struktur der polnischen Bevölkerung zu vergegenwärtigen. Die polnische Intelligenz stammt größtenteils aus Bevölkerungsschichten, die vor dem Weltkrieg und während des Krieges den revolutionären Kampf gegen die sogenannten Teilungsmächte geführt hatten. Diese polnische Intelligenz verwaltet heute den Staat, ihre einzige Existenzbasis ist die Staatsstellung. Sie fühlt sich als Hauptträger des nationalen Gedankens und der polnischen Staatsidee und ist auch infolge ihrer nationalrevolutionären Tradition von einem nationalen Fanatismus erfüllt, der durch gegnerische Propaganda nicht so leicht zu erschüttern ist. Großgrundbesitzer und Großbürgertum, zahlenmäßig an sich zu unbedeutend, um als besonderer Faktor bewertet zu werden, bleiben schon wegen ihrer starken Ver-73-Bundenheit mit der französischen Kultur in ihrer Abneigung gegen Deutschland hinter den übrigen Kreisen der Intelligenz nur wenig zurück. Die große Masse des polnischen Landvolkes ist stumpf und unwissend, zum großen Teil analphabetisch und von jeder Regierung leicht zu lenken, die sich mit klaren nationalen Parolen an sie wendet. Pfarrer und Lehrer sind die Werkzeuge, mit deren Hilfe die politisch gestaltlose Masse der Dorfbewohner geleitet und beeinflusst wird. Auch die fortgeschrittenere Schicht der bäuerlichen Bevölkerung steht vor im deutschfeindlichen Lager. Die polnische Arbeiterschaft, die in sehr gedrückten sozialen Verhältnissen lebt, ist überwiegend marxistisch eingestellt und steht schon daher dem nationalsozialistischen Deutschland feindlich gegenüber. Ihre politische Organisation hat überdies alte Tradition aus dem nationalen Freiheitskampf, die ihr das Zusammengehen mit bürgerlichen Nationalisten im Kampf gegen Deutschland erleichterten. Ein eigenvölkisches Kleinbürgertum ist in Polen fast nicht vorhanden. Seine Stelle wird von einer starken jüdischen Mittelschicht eingenommen, der das Nationalbewusstsein fehlt und der daher alle Untugenden des Kleinbürgertums, wie Neigung zu Ängstlichkeit und zum Gerüchtemachen in vervielfachtem Maße anhaften. Die jüdische Mittelschicht Polens ist, soweit es sich um den Kampf gegen Deutschland handelt, ein natürlicher und fanatischer Bundesgenosse des polnischen Chauvinismus. Besondere Beachtung verdient die Tätigkeit des polnischen Klerus, dessen Einfluss bei der starken, noch alle Volksschichten umfassenden Religiosität ungeheuer groß ist. Er stellt sich für die persönliche Beeinflussung der Bevölkerung im Sinne der polnischen antideutschen Propaganda umso williger restlos zur Verfügung, als seine eigenen Ziele sich völlig mit denen des Staates decken. Er verkündet dem Volke, dass Polen steht, und lässt sich an Chauvinismus kaum übertreffen. So wird berichtet, dass einzelne Geistliche auf dem flachen Lande schon Gottesdienste für den polnischen Sieg abhalten und erklärt haben, dass sie nicht für den Frieden beten könnten, da sie für den Krieg seien. Ein vom Kardinal angeordneter Bittgottesdienst für den Frieden wurde von den Geistlichen vielfach in der Weise umgestaltet, dass für einen polnischen Sieg gebetet wurde. Die Besonderheit der polnischen Bevölkerungsstruktur und die geschickt auf sie eingestellte Propaganda haben bewirkt, dass Polen, auch in der Masse der Bevölkerung, der Widerstandswille offenbar ungebrochen fortbesteht. Die Parolen der Regierungspropaganda werden blindlings geglaubt, weiteste Kreise sind tatsächlich davon überzeugt, dass sich Polen auf Seiten der künftigen Sieger befindet, dass in Deutschland die Bevölkerung hungert, dass täglich Scharen von hungernden deutschen Soldaten und Arbeitersmännern nach Polen desertieren, dass das deutsche Kriegsmaterial von sehr fragwürdigem Wert sei, dass die deutsche Außenpolitik eine Niederlage nach der anderen erleide. Ebenso ist es den polnischen Propagandastellen gelungen, die öffentliche Meinung weitgehend davon zu überzeugen, dass ein Kampf um Danzig einen Kampf um die Unabhängigkeit Polens bedeutet. Auch in den Schichten der Intelligenz, die über einige Ausländer-Erfahrung verfügen und daher das wahre Kräfteverhältnis zwischen Deutschland und Polen richtig ein zu einem heiligen Kriege gegen das deutsche Neuheidentum 74 schätzen vermögen, ist der Widerstandsgeist noch unvermindert vorhanden. Selbst für den Fall, dass Polen im Laufe eines Krieges gänzlich von deutschen Truppen besetzt würde, ist man davon überzeugt, dass Polen letzten Endes dank dem Siege der Koalition größer und mächtiger denn je wieder erstehen müsse. Eine gewisse Neigung zum Wabankwe-Spiel, die im polnischen Charakter liegt, verleitet sogar jetzt manche zu der Auffassung, dass Polen, um dem zermürbenden Einfluss der langdauernden Krise entgegenzuwirken, eher früher als später losschlagen solle. Diese ganze optimistische Einstellung hat freilich zur Voraussetzung, dass das Vertrauen auf die Bundesgenossen, im Besonderen auf England, unerschüttert bleibt. Wenn in dieser Hinsicht der Misserfolg der polnisch-englischen Anleiheverhandlungen unzweifelhaft eine gewisse Nervosität hervorgerufen hat, so hat andererseits die polnische Propaganda das ihrige getan, den Schlag zu parieren. Man wird daher gut tun, diese Vorgänge und ihre Rückwirkung nicht zu überschätzen. Die 4 Monate der polnischen Spannungen und der polnischen Teilmobilisierung haben, wie aus den vorstehenden Ausführungen hervorgeht, bisher keinen Einfluss auf die moralische und materielle Widerstandskraft der Polen gehabt. Bei dem Vertrauen der Polen in ihre Bundesgenossen, das vornehmlich von englischer Seite propagandistisch mit Sorgfalt genährt wird, wird auch in der nächsten Zukunft mit einer Wandlung der Grundhaltung der Polen nicht zu rechnen sein. Von Moltke 32 Auszug aus dem Bericht des britischen Botschafters KenRD aus Warschau an Lord Halifax vom 1.8.1939 aus DBFP 6 Nummer 508 in den erwähnten Provinzen, Pommern, Posen und große Teile von Oberschlesien, gibt es noch viele alte Rechnungen aus der 120-jährigen preußischen Regierungszeit zu begleichen. Es existieren auch bittere Erinnerungen an die deutsche Besetzung während des Großen Krieges. Ich hörte Gerüchte, dass es im letzten Mai Zeiten gegeben hat, zu denen es nicht sicher war, in Teilen von Schlesien und Pommern in der Öffentlichkeit Deutsch zu sprechen. Sogar jetzt ruft es noch schiefe Blicke hervor. Obgleich es schwierig ist, genaue Informationen zu bekommen, habe ich den Eindruck, dass die Behörden allgemein die Situation gut in Händen haben. Trotzdem erforderte die allgemeine polnische Stimmung Maßnahmen, die Gewissheit geben, dass die deutsche Minderheit ihre Stellung nicht für politische Zwecke missbraucht. Aus diesem Grunde wurde eine regelrechte Kampagne gegen die Einrichtungen der deutschen Minderheit gestartet. Dies erklärt die Aktion, die den Behörden gegen die Gesellschaft Erholung Stern in Bydgoszcz in den Deut von Seen Clubs in Posen unternommen wurde. Die Einstellung der polnischen Behörden war folgende: Wo Einrichtungen der Minderheit in Größe und Funktion den Bedürfnissen der Minderheit entwachsen schienen, werden sie bei irgendwelchen Unregelmäßigkeiten gegen diese einschreiten. So wurde kürzlich das deutsche 75 Theater in Tyschen geschlossen, als die Leitung es ablehnte, polnische Theateraufführungen zu gestatten. Eine deutsche Schule in Pergüstowice in Schlesien wurde vor kurzem wegen angeblichen Mangels an Schülern geschlossen. Verschiedene kleinere deutsche Vereine, ein Sportverein und zwei Musikvereine, wurden kürzlich wegen unerlaubter Tätigkeit geschlossen. Die Abendländische Gesellschaft hat veranlasst, dass die Behörden in Schlesien römisch-katholische Gottesdienste in deutscher Sprache hauptsächlich im Interesse der öffentlichen Ordnung streichen. Die deutschen Behörden im deutschen Teil Schlesiens haben gleichermaßen reagiert. In den anderen Fällen haben es die Behörden abgelehnt, Maßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel im Falle einer von der polnischen Gemeinde in Bydgoszcz heftig begehrten Kirche. Es besteht kein Zweifel, dass die deutsche Minderheit in vielen Fällen unklug, wenn nicht treulos gehandelt hat, indem sie ihre Einrichtung als Tarnung für die Nazi-Aktivität verwenden ließ. Aber ich kann natürlich nichts sagen, inwieweit alle Maßnahmen seitens der Behörden gegen diese Einrichtungen berechtigt waren. Alle vorgehend angeführten Beispiele zeigten Aktionen seitens der Behörden. Die öffentliche Meinung hat sich auf verschiedene Art ohne und trotz der Intervention der Behörden spürbar gemacht. Zum Beispiel begann kürzlich eine Bewegung, deutsch sprechende Arbeitnehmer aus Fabriken und Geschäfte zu entfernen. In Tomaszów beispielsweise erreichten die Arbeitnehmer kürzlich die Entlassung eines deutsch sprechenden Vorarbeiters, obgleich er Präsident der örtlichen OZN Arbeiterfront war. Seitdem haben sie für die Entlassung sämtlicher deutsch sprechender Arbeitnehmer in Tomaszów agitiert. Eine ähnliche Bewegung hat in Schlesien besondere Schwierigkeiten hervorgerufen, weil die Bevölkerung unentwirrbar gemischt ist. Es gibt auch einen gewissen Boykott gegen deutsche Waren, und Restaurantinhaber werden allgemein ermutigt, keine deutschen Zeitungen oder deutsches Bier zu verkaufen etc. Obwohl es Fälle gegeben hat, wo Deutschsprechende mit Zustimmung der Behörden aus Unternehmungen hinausgeworfen worden sind, scheinen die meisten Fälle sich in Fabriken von militärischer oder halbmilitärischer Bedeutung oder solchen, die in den Grenzbezirken gelagert die polnische Presse beschwert sich täglich über Wirtschaft sind, zu ereignen. Lehr- und kulturelle Verfolgungen der polnischen Minderheit in Deutschland. Ich habe, seitdem obiges geschrieben wurde, folgen hier einige Beispiele, die Behandlung der deutschen Minderheit mit dem für diese Frage zuständigen stellvertretenden Außenminister besprochen. Ich richtete seine Aufmerksamkeit auf Fälle, die ich in der deutschen lokalen Presse gelesen hatte von den Schließungen deutscher Molkereien und von den Entlassungen deutscher Arbeitnehmer und fügte hinzu, dass der deutsche Gesandte mir gestern gesagt hätte, eine große Anzahl von deutschen Flüchtlingen aus Polen, die wegen Unsicherheit fliehen mussten, würden sich in Lagern an der deutschen Grenze befinden. Arciszew Wilczy gestand ein, dass damals, als ich ihn vor einem Monat besucht hatte, Grund für Beschwerden über die Behandlung der Minderheit vorhanden war. Soweit er jedoch informiert sei, hätte seit jenem Tag das Innenministerium keinerlei ernste antideutsche Maßnahmen mehr unternommen. 7633 hat mit Interesse Kenntnis von der Warschauer Depesche. Es ist jedoch schwierig für ihn zu glauben, dass 80% Auszug aus dem Brief von Herrn Hollmann, dem Vertreter des britischen Botschafters Henderson in Berlin vom 1. August 1939 aus DBFP Nummer 511 der Botschafter vom 26. Juli genommen, der Danziger den Status quo wünschen. Sie seien durch die lärmende Minorität und der Furcht vor Deutschland terrorisiert. Die Lage könnte man wahrscheinlich gut vergleichen mit der Österreichs vor 2 Jahren, wo die Jugend nationalsozialistisch eingestellt gewillt war, alles zu wagen, während die Alten hinterm Ofen saßen und es vorzogen, wenig aktiv zu sein. Herr Norton, Geschäftsträger in Warschau, erhob in seiner Depesche die Frage, ob Verhandlungen möglich wären und falls ja, ob sie möglicherweise zu einem Ergebnis führen könnten. Er gelangte zu dem Schluss, dass solche Verhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt durch den Mangel gegenseitigen Vertrauens vorzeitig wären und nicht nur den Eindruck einer Schwäche erwecken, sondern auch Oberst Becks Position gefährden könnten. Ob der jetzige Beginn von Verhandlungen den Fall Oberst Becks bedeuten könnten, können wir von hier aus nicht beurteilen, aber der Botschafter stimmt zu, dass die Zeit für eine Lösung der Danziger Frage auf Verhandlungsbasis noch in weiter Zukunft liegt. Seiner Meinung nach liegt die größte Chance, den Frieden zu erhalten, darin, die nächsten paar Monate ruhig und fest zu bleiben ohne Anzeichen von Kompromissen, offiziell oder inoffiziell über Danzig zu verhandeln. Es sollte erwähnt werden, dass diese Haltung geeignet sein kann, Hitler zu voreiligen Schlüssen zu zwingen. Der Botschafter erkennt diese Gefahr, aber er ist der Meinung, dass jedes Anzeichen von Schwanken innerhalb der nächsten Monate die Möglichkeit, Deutschland könne alles auf eine Karte setzen, vergrößere. Wie Sie wissen, verstehen alle Deutschen einschließlich Hitler nur Stärke und immer nur unverbesserte Stärke in einem Gegner. Natürlich bleibt das Problem durch diese Politik ungelöst, die Wunde besteht und kann sich verschlimmern, und wir haben in Wirklichkeit kein Radikalmittel. In diesem Falle meint der Botschafter, dass, falls Hitler innerhalb der nächsten 2 oder 3 Monate die Initiative ergreifen sollte, diese nach Verdienst gewürdigt werden müsste. Falls eine solche nicht kommt, dann sollte, nachdem wir unsere Stärke demonstriert haben und darauf aufbauen können, die Initiative gegebenenfalls von uns, möglicherweise ist sogar eine neue Regierung nach den allgemeinen kommenden Wahlen im November in England, vorausgesetzt es ist eine Regierung Chamberlains, in einer besseren Lage, die erforderliche Initiative zu ergreifen. 34 Auszug aus dem Brief des britischen Botschafters Henderson an Lord Halifax vom 1.8.1939 aus DBFP. 6 Anhang IS 718. Natürlich will England keinen Präventivkrieg. Das Volk will es nicht, jedoch im Falle einer Wahl Chamberlain verlöre, fürchte ich sehr, dass wir in einen 77 meine Nächte sind schlaflos, wenn ich daran denke, enthalte, dirigiert würde. Her eingeführt werden, was geschehen könnte, wenn Sie und der Premierminister nicht mehr die britische Politik unter Kontrolle haben und Sie von anderen, die zu erwähnen ich mir die, was Sie über meine falsche Beurteilung der polnischen Haltung, wie sie Ihnen erscheint, sagen, ist eine Frage der Ansicht. Ich betrachte es als unbedingt erforderlich, dass die Polen im ureigensten Interesse überzeugt werden sollten, vernünftig zu sein. Obwohl ich Ihnen zustimme, dass Beck und sein Ministerium keinen Wunsch haben, in Danzig zu provozieren, ist Beck heute nicht Herr in Polen. Ich würde einem erregbaren polnischen Obersten oder einer provinziellen Regierung nicht trauen, kein Streichholz an das Pulverfass zu halten. Ich fürchte natürlich die deutschen Extremisten, die Hitlers Hände binden würden, wenn sie es könnten, aber ich bin kaum weniger besorgt über den polnischen Chauvinisten, dessen Kopf angeschwollen ist und der, mit britischer Unterstützung rechnend, ebenso Becks Hände binden würde. Es bereitet mir kein Vergnügen, Ihre Aufmerksamkeit auf unangenehme Tatsachen zu richten, wie ich sie sehe. Andererseits habe ich sorgsam Kenntnis davon genommen, was Sie sagen, bei anderen Nidit den Eindruck erwecken, dass ich es für möglich halte, ein Keil könne zwischen Polen und uns getrieben werden, und ich bin überzeugt davon, dass Sie keinen Grund haben zu glauben, ich könne es tun, mich unglücklich, wie jeder Schritt, der einen Versuch darstellt, ein Nachlassen der Spannung zu erreichen, sofort durch die Opposition oder die Presse zu Hause wie auch in Übersee als Ende unserer Politik der Härte. Als eine Rückkehr zur Beruhigungspolitik, oder wie ein zweites München etc. gebrandmarkt wird. Was in aller Welt wollen diese Sorte Kritiker dann? Es muss entweder ein Nachlassen der Spannungen oder Krieg geben, und wir sind jetzt, hoffe ich, militärisch stark genug, um uns nie fürchten zu müssen, im geeigneten Augenblick die Stimme zu Es Macht erheben. Es überrascht nicht, dass viele Deutsche ehrlich glauben, dass wir auf jeden Fall gegen sie kämpfen werden. Der Fluch der Außenpolitik in einer Demokratie ist, dass sie so sehr interne Interessen in Betracht ziehen muss. 35 Bericht von Lord Halifax an den britischen Botschafter Ken ARD in Warschau vom 2. August 1939 aus DBFP 6 Nummer 521. Der polnische Botschafter, Graf Rakczynski, suchte mich auf, um mir auszurichten, dass er von Oberst Beck Instruktion erhalten habe, mich über die kürzlich erhobenen Einwände des Danziger Senats im Zusammenhang mit der Ernennung der polnischen Zollinspektoren LN Danzig zu unterrichten. Der Danziger Senat erklärte, dass er nur die polnischen Zollinspektoren anerkennen würde, die tatsächlich Angehörige der Zollabteilung des Finanzministeriums sind, aber nicht jene, die dem Grenzschutz angehören. Der polnische Standpunkt sei, dass Dan 78 SIG kein Recht hätte, sich in dieser Sache überhaupt zu äußern und absolut kein Recht, zwischen den beiden Organisationen nach wesentlichen Gesichtspunkten zu unterscheiden. Graf Rakczynski erklärte weiterhin, er hätte gerade aus Warschau gehört, dass die polnische Regierung jetzt ihre Bemerkungen zur Formulierung des anglo-polnischen Vertrages vorbereitet hätte fliegen, wo er hoffte, Oberst Beck zu sprechen und uns nächste Woche die Instruktionen seiner Regierung zu überbringen. Seine Regierung hält es für wichtig, diese morgen wolle er nach Warschau Sache schnell zu erledigen zeitigen Abschluss einzuwenden hätten. Ich erwiderte, dass wir nichts gegen einen früh, dann verwies der Botschafter wiederum auf die Moskau-Verhandlungen und für sich sprechend sagte er verstünde die Schwierigkeiten der polnischen Regierung bezüglich zweier Punkte. Der erste bezöge sich auf die Aufzählung bestimmter Staaten in dem vorgelegten Vertrag. Die polnische Regierung sei besonders darum besorgt, dass der sowjetischen Regierung nichts eingeräumt würde, was einem Recht der Einmischung in die Angelegenheit anderer Länder gleichkommt. Sie hoffte, dass im Text des Vertrages keine Staaten aufgeführt werden. Zweitens hoffe die polnische Regierung, dass es möglich sein wird, zwischen der Stellung von anderen wie Polen, die mit einem der Unterzeichneten verbündet seien, und der Stellung von anderen Ländern, die nicht verbündet, sondern sozusagen nur garantiert seien, zu unterscheiden. Wir selbst vertreten die Ansicht, dass die Unabhängigkeit und Neutralität der Niederlande für uns lebenswichtig seien, aber wir zögen nicht in Betracht, dass uns dies ein Recht der Einmischung einräume. Wir hofften, dass, wenn ein Abschluss in den Moskau-Verhandlungen erreicht werden könne, Oberst Beck nicht das Gefühl haben würde, wir hätten etwas getan, das sich auf die unabhängige Lage Polens oder seinen Status als Verbündeter auswirken könne. Ich schlug vor, dass Polen, falls es in Schwierigkeiten geraten sollte, sicherlich Hilfe von der Sowjetunion wünsche, 36 Bericht des Reichsaußenministers V. Ribbentrop an die deutsche Botschaft in Moskau vom 3.8.1939, 15:47 Uhr, über sein Gespräch mit dem russischen Geschäftsträger Astachow am 2.8.1939 Adab BD. 6 Nummer 760 für Herrn Botschafter persönlich. Ich empfing gestern Abend den russischen Geschäftsträger, der vorher in anderen Angelegenheiten im Amt war. Ich bezweckte mit ihm die Ihnen bekannten GI-Spräche fortzusetzen, die schon vorher von Mitgliedern des Auswärtigen Amts in meinem Einverständnis mit Astachow geführt worden waren. Ich anknüpfte an die Handelsvertragsbesprechungen, die sich zurzeit erfreulich entwickeln, und bezeichnete ein solches Handelsabkommen als eine gute Etappe auf dem Wege einer Normalisierung der deutsch-russischen Beziehungen, wenn man eine solche wolle. 79 Bekanntlich sei seit mehr als einem halben Jahr die Tonart unserer Presse gegenüber Russland eine wesentlich gemäßigtere. Ich hielte, sofern auf russischer Seite der Wille dazu vorhanden sei, eine Neugestaltung unserer Beziehungen für möglich, unter zwei Voraussetzungen: a. Nicht Einmischung in die inneren Dinge des anderen Staates, diese glaubt Herr Astachow ohne weiteres zusagen zu können, b. Verzicht auf eine gegen unsere Lebensinteressen gerichtete Politik. Hierauf wusste Astachow keine ganz eindeutige Antwort zu geben, meinte aber, dass seine Regierung den Wunsch habe, eine Verständigungspolitik mit Deutschland zu führen. Ich fortfuhr, unsere Politik sei eine geradlinige und auf lange Sicht angelegte, wir hätten keine Eile. Unsere Bereitschaft gegenüber Moskau sei vorhanden, es ankomme also darauf, welchen Weg die dortigen Machthaber beschreiten wollten. Stelle sich Moskau negativ, so wüssten wir, woran wir wären und wie wir zu handeln hätten, im umgekehrten Fall gäbe es kein Problem von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, was zwischen uns nicht zu lösen sei. Ich sagte, dass an der Ostsee für uns beide Platz sei und dass russische Interessen hier mit unseren in keiner Weise zu kollidieren brauchten. Was Polen angehe, so sehen wir weiterer Entwicklung aufmerksam und eiskalt zu. Bei polnischer Provokation würde Abrechnung mit Polen in Wochenfrist erledigt sein. Für diesen Fall machte ich eine leichte Andeutung darüber, uns über das Schicksal Polens mit Russland zu verständigen. Die deutsch-japanischen Beziehungen schilderte ich als gut und freundschaftlich, dieses Verhältnis sei ein dauerndes. Hinsichtlich des russisch-japanischen Verhältnisses SIS hätte ich jedoch meine besonderen Anschauungen, womit ein Modus vivendi zwischen beiden Ländern auf lange Frist gemeint war. Ich habe ganzes Gespräch im Ton der Gelassenheit geführt und gab dem Geschäftsträger am Schluss nur einmal zu verstehen, dass wir in der großen Politik keine Taktik treiben wie die demokratischen Mäte. Wir hätten Gewohnheit, auf solidem Boden zu bauen, brauten auf schwankende öffentliche Meinung keine Rücksicht zu nehmen und wünschten keine Sensationen. Würden Gespräche wie die unsrigen nicht so diskret behandelt, wie sie es verdienten, müsse ihre Fortsetzung unterbleiben. Wir mäten davon kein Aufheben, die Wahl liege, wie gesagt, bei Moskau. Interessiere man sie dort für unsere Gedankengänge, so könne ja wohl Herr Molotow demnächst wieder einmal mit dem Grafen Schulenburg den Faden aufnehmen. Dies überholt Duo Telegram Nummer 164. Schluss des Gesprächs. Zusatz für Grafen Schulenburg. Ich habe Gespräche geführt, ohne irgendwelche Eile zu zeigen. Geschäftsträger, der interessiert schien, hat seinerseits mehrfach versucht, Gespräche zu konkretisieren, worauf Ich ihm zu erkennen gab, dass Ich zu einer Konkretisierung bereit sei, sobald grundlegender Wunsch der Sowjetregierung nach Neugestaltung offiziell mitgeteilt wird. Falls Astachow in diesem Sinne instruiert wird, besteht unsererseits Interesse an baldiger Konkretisierung. Dies ausschließlich zu Ihrer persönlichen Information. Ribbentrop 8037 Aufzeichnung des deutschen Botschafters V. Dirksen, London über eine Unterhaltung mit Sir Horace Wilson am 3.8.1939 aus DM2S 119 FI. Nachdem sich in der Unterhaltung von Herrn Kort mit M.R. Butler ergeben hatte, dass Sir Horace Wilson mich im Anschluss an seine Unterhaltung mit Herrn Wulthardt gern sprechen möchte, wurde verabredet, dass ich ihn heute um 4 Uhr in seiner Wohnung aufsuchen würde. Die Unterhaltung hat dann stattgefunden und fast 2 Stunden gedauert. 2. Ich habe Wert darauf gelegt, mir von Sir Horace Wilson die Notizen bestätigen zu lassen, die ich aufgrund meiner Besprechungen mit Herrn Wulthardt über dessen Gespräche mit Sir Horace Wilson gemacht hatte. Es erschien mir wesentlich, diese Feststellungen zu treffen, um über diese wichtigen Punkte volle Klarheit zu haben, zumal da seitdem die Hudson-Indiskretion vorgekommen war und eine neue Kampagne gegen die Camberlens-CHE-Befriedungspolitik eingesetzt hatte. Es ergab sich, dass die Basis der Unterhaltung Wulthardt-Wilson dieselbe geblieben ist. Sir Horace Wilson bestätigte mir, dass er Herrn Wulthardt folgendes Verhandlungsprogramm an die Hand gegeben hat: 1. Abschluss eines Non-Aggression-Vertrages, in dem beide Parteien sich verpflichten, auf einseitiges aggressives Vorgehen als Methode ihrer Politik zu verzichten. Die innere Absicht der englischen Regierung bei diesem Punkt erklärte mir Sir Horace Wilson, als ich ihn im Laufe der Unterhaltung fragte, wie sich denn ein Abkommen mit Deutschland in Einklang mit der Einkreisungspolitik der englischen Regierung bringen ließe. Er sagte hierauf, dass ein deutsch-englisches Abkommen mit dem Verzicht auf die Aggression gegenüber dritten Mächten die britische Regierung von ihr jetzt übernommenen Garantieverpflichtungen gegenüber Polen, Türkei und so weiter los und ledig werden lassen würde, diese Verpflichtungen seien nur für den Fall des Angriffs übernommen und in ihrer Formulierung darauf abgestellt. Mit dem Wegfall dieser Gefahr würden auch die Verpflichtungen hinfällig. Zweiter. Eine deutsch-englische Erklärung des Inhalts, dass beide Mächte die politische Lage entspannen, improve, wollten, um die Möglichkeiten eines Zusammenwirkens bei der Verbesserung der wirtschaftlichen Weltlage zu schaffen. Dritter. Besprechungen über die Hebung des Außenhandels. Vierter. Besprechungen über die Wirtschaftsinteressen Deutschlands im Südosten. Fünfter. Besprechungen der Rohstofffrage. Sir Horace Wilson betonte, dass hierunter auch die Kolonialfrage fallen solle. Es sei im gegenwärtigen Augenblick nicht zweckmäßig, sich in diese Materie zu vertiefen, da es eine sehr delikate Frage sei. SGEN 2 über die Feststellung, dass die Kolonialfrage behandelt werden solle. Sechster. Nichteinmischungsrede. Sir Horace Wilson führte aus, dass die deutscherseits erforderliche Erklärung schon in der Rede des Führers vom 28. April enthalten sei. 81 englischerseits würde man bereit sein, eine Nichteinmischungserklärung für Großdeutschland, Kreaterreich, abzugeben. Hierunter werde zum Beispiel auch die Danzig-Frage fallen. Sir Horace Wilson vermied es hinsichtlich der deutschen Interessensphäre sich so klar auszusprechen, wie gegenüber Herrn Wohlthat, oder wie dies M.A. Rodenbachs dann gegenüber Herrn Kort getan hat, wenn man auch aus seiner Gesprächsführung entnehmen konnte, dass die deutsche Forderung unter diesem Programmpunkt behandelt werden könnte. 7. Rüstungen, Armaments. Sir Horace Wilson sagte hierbei, dass er ausdrücklich hervorheben wolle, es sei nicht Abrüstung gemeint, sondern Besprechungen über Rüstungen im Allgemeinen. Aus dem weiteren Verlauf des Gesprächs ging hervor, dass er sich der Schwierigkeiten aller Abreden über Rüstungsbegrenzung wohl bewusst war, ebenso auch der Tatsache, dass sich dies erst über Jahre hinaus ankurbeln und auswirken würde. 8. Ich bat bei dieser Gelegenheit Sir Horace Wilson auch um eine Mitteilung, wie die Zeitungsgerüchte über die von M.A. Hudson in Aussicht gestellte große Abrüstungsanleihe entstanden seien, da Herr Wohlthat mir gegenüber nichts davon erwähnt hätte. Sir Horace Wilson meinte, dass der Gedanke, wie die mit einer Rüstungsbeschränkung zu befürchtenden finanziellen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten behoben werden könnten, wiederholt erörtert worden sei. Hudson habe diesen Gedanken vielleicht aufgegriffen und weiter ausgebaut. Diese Frage sei aber jetzt erledigt und käme nicht mehr in Betracht. Er persönlich glaube, dass gegebenenfalls eine Periode von 3-6 Monaten eintreten werde, in der finanzielle Schwierigkeiten entstehen würden, die aber mehr auf währungstechnischem Gebiet zu suchen seien. 3. Im Anschluss an die Rekapitulation der Unterhaltung Wohlthat Sir Horace Wilson führte diese eingehend aus, dass die Anknüpfung vertraulicher Besprechungen mit der deutschen Regierung für Camberlain mit großem Risiko verbunden sei. Wenn etwas davon bekannt würde, so würde es einen Riesenskandal geben und Camberlain wahrscheinlich zum Rücktritt gezwungen werden. Der Liberate-Geordnete Dalton habe schon gestern im Unterhaus auf die Gerüchte von neuen Befriedungsversuchen Camberlains hingewiesen und er Wilson habe soeben selbst ein anonymes Schreiben bekommen, in dem er bzw. Camberlain vor solchen Manövern gewarnt werde. Auf meinen Einwand, dass es mir fraglich erschiene, ob es überhaupt einer englischen Regierung bei der jetzt hier vorherrschenden Geistesverfassung es werde ja ein jeder, der für einen Ausgleich mit Deutschland eintrete, für einen Verräter gehalten und als solcher beschimpft möglich sei, zu irgendwelchen bindenden Abmachungen mit Deutschland zu gelangen. Sir Horace Wilson erwiderte, dass dies zwar möglich sei, aber es bedürfe des gänzen Geschicks der englischerseits beteiligten Persönlichkeiten, um bei diesem Vorhaben nicht zu scheitern. Vor allem sei im gegenwärtigen Stadium strengste GE-Heimhaltung erforderlich. Es stelle sich die Frage, wie und in welcher Form denn später die Öffentlichkeit mit den Plänen der Regierung bekannt gemacht werden könne. Hierbei wies Wilson darauf hin, dass auf englischer Seite ob zu Recht 8-2 oder zu Unrecht lasse er dahingestellt das Vertrauen in Deutschland und dessen friedliche Absichten erschüttert sei, es käme vor allem darauf an, der britischen Öffentlichkeit die Überzeugung beizubringen, dass sie Vertrauen haben könne. Dazu komme die Befürchtung, dass in den nächsten Wochen oder Monaten sich Entwicklungen vollziehen könnten, die eine neue Krise herbeiführen würden. Der britischen Regierung lägen Berichte vor, dass demnächst 2 Millionen Mann deutscher Truppen zu den Fahnen einberufen werden sollten, dass an der polnischen Grenze für Polen bedrohliche Manöver mit zahlreichen Flugzeugen abgehalten werden sollten, ziehe man weiter die noch kürzlich von Reichsminister Goebbels getane Äußerung von dem fortzusetzenden Nervenkrieg in Betracht, so könne sich eine Lage ergeben, die weitere Besprechungen nicht aussichtsreich erscheinen lassen würde. Es hätte ja keinen Sinn, über einen Ausgleich zu verhandeln, wenn eine neue gefährliche Krise in Aussicht stehe. Es sei zuzugeben, dass sich ein gewisser Circeolus Viosus insofern ergäbe, als man einerseits die Öffentlichkeit nicht durch die Erklärung von bevorstehenden Verhandlungen beruhigen könne, weil man dadurch die Verhandlungen gefährde, während man andererseits auf deutscher Seite ablehne, beruhigende Erklärungen abzugeben, bevor man nicht ein klareres Bild hinsichtlich der Verhandlungen hätte. Für Camberlain sei es infolge der demokratischen Verfassung Englands schwer, mit einer Befriedungserklärung an die Öffentlichkeit zu treten, da er dann voraussichtlich mit dem Kabinett zum Rücktritt gezwungen gehen werden würde. Der Circeolus Viosus würde sich daher vielleicht eher pritschen lassen, wenn der Führer, der keine innerpolitischen Angriffe zu fürchten habe, seinerseits die Initiative zu einer solchen Befriedungserklärung ergreifen würde. Er könne dies umso eher tun, als er nicht nur ein großer, sondern auch erfolgreicher Staatsmann sei, der aus dem Gefühl der Stärke und der errungenen Vorteile ohne Prestigegefährdung oder innere Erschütterungen das Wort ergreifen könne. Ich wies demgegenüber darauf hin, dass die deutscherseits geplanten umfangreichen Manöver in keinem Vergleich mit den von den anderen Mächten getroffenen militärischen Maßnahmen stünden, die Polen hätten seit 4 Monaten 1 Million Mann mobil gemacht und an unseren Grenzen stehen, Sir Horace Wilson bestritt, dass es noch so viele wären, erhob aber keinen Widerspruch gegen die Zahl 900.000, die englischen Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft seien mehr oder weniger mobil. Frankreich habe umfassende Mobilmachungsmaßnahmen getroffen. Man könne doch unmöglich von uns verlangen, dass diese Maßnahmen rückgängig gemacht oder die Manöver abgesagt würden. Sir Horace Wilson erwiderte, dass ihm dies auch nicht vorgeschwebt habe, es bestünden aber doch wesentliche Unterschiede in der Art, in der Manöver abgehalten würden, man könne sie so anlegen, dass die andere Seite sie als eine unmittelbare Bedrohung und Herausforderung auffasse, man könne sie aber auch anders, und zwar als gewöhnliche Friedensmanöver aufziehen. Ich fuhr fort, darauf hinzuweisen, dass wir hinsichtlich der Frage des angeblich getäuschten Vertrauens durchaus anderer Meinung seien als die englische Seite, jedenfalls sei es aber Tatsache, dass die englische Politik in den letzten Monaten die Bildung einer gegen Deutschland gerichteten Weltkoalition zum Ziel gehabt habe und bis heute die einzelnen Glieder der Koalition finanziell und militärisch zu 83 einem eventuellen Vorgehen gegen Deutschland in den Stand setze. Wir müssten Gewissheit darüber haben, wie die englische Regierung diese Politik mit der Möglichkeit eines Ausgleichs mit Deutschland in Einklang bringe. Für den Führer käme es sicherlich nicht in Frage, beruhigende oder freundliche Erklärungen abzugeben, ohne zu wissen, mit welcher Stellungnahme englischerseits gegenüber den berechtigten deutschen Forderungen er zu rechnen habe. Sir Horace Wislone gab hierauf hinsichtlich der englischen Einkreisungspolitik die oben bereits erwähnte Erklärung ab, dass diese durch den Abschluss eines nahen Aggressionvertrages mit Deutschland hinfällig werden würde. Was nun die Frage betreffe, wie weit der Führer Gewissheit über englischerseits zu machende Konzessionen haben müsse, bevor er gewissermaßen die Friedenspalme zeigen könne, so bestehe eben auch hier die Schwierigkeit, vorweg zu konkreten Resultaten zu kommen, es müsse aber doch für die deutsche Seite eine gewisse Sicherheit sein, über das Verhandlungsprogramm Bescheid zu wissen, man sei ja englischerseits bereit, über alle deutscherseits vorgebrachten Punkte zu sprechen. Wie weit sich eine Einigung ermöglichen lassen würde, könne jetzt allerdings noch nicht gesagt werden. Das Gespräch wandte sich dann der Frage zu, in welcher Form die mit Herrn Wohltat begonnene Unterhaltung fortgesetzt werden solle, vorausgesetzt, dass auf deutscher Seite der Wunsch nach ihrer Fortsetzung bestünde. Sir Horace Wilson sagte hierbei, dass es für die englische Seite eine schwere Enttäuschung bedeuten würde, wenn der Faden von uns nicht weiter gesponnen würde. Dann bliebe eben nichts weiter übrig, als der Katastrophe entgegenzutreiben, Herding und Tuse Katastrophe. Es sei daher für ihn von großem Interesse zu wissen, wie seine Unterhaltung mit Wohltat in Berlin aufgenommen worden sei. Ich erwiderte, dass ich ihm hierüber keine bestimmten Angaben machen könnte. Ich selber könne mir kein richtiges Bild machen, wie, rein technisch gesehen, eine Fortsetzung dieser Besprechungen möglich sei, zum Beispiel käme eine erneute Reise von Herrn Wohltat nach London wegen der Indiskretion von Hudson nicht mehr in Frage. Sir Horace Wilson meinte, dass sich da schon ein Ausweg finden lassen würde, man könne darüber sprechen, wenn es soweit sei. Es wäre möglich, dass die beiden Abgesandten sich in der Schweiz oder anderswo treffen. 4. Aus den vorstehend skizzierten Ausführungen schälten sich allmählich einige festere Punkte heraus, die Sir Horace Wilson dahin zusammenfasste. 1. Welche Instruktionen hat der Führer gegeben hinsichtlich der weiteren Behandlung des von Wohltat erstatteten Berichts und was sind die Gedanken der deutschen Regierung hinsichtlich des nächsten, jetzt zu ergreifenden Schrittes? 2. Wird es dem Führer möglich sein, die Ereignisse in den nächsten Wochen, soweit es an ihm liegt, so zu bestimmen, dass sie keine Verschärfung der Lage herbeiführen? 3. Vorausgesetzt, dass das Programm und die einzelnen zu behandelnden Punkte ausgearbeitet sind, wodurch würde der Führer dann seinen Entschluss kundgeben 84 können, die Initiative zu ergreifen, um eine Atmosphäre zu schaffen, dass das Verhandlungsprogramm mit Aussicht auf Erfolg erörtert werden könnte. Auf meine Frage, was denn die englische Vorleistung sei, die eine solche Vorleistung deutscherseits rechtfertigen würde, erwiderte Sir Horace Wilson, dass die britische Regierung ihren guten Willen und ihre Initiative ja dadurch gezeigt hätte, dass sie die vorerwähnten Punkte mit Herrn Wohltat erörtert und dadurch der deutschen Regierung ihre Bereitschaft zu Verhandlungen bekannt gegeben hätte. Aus der ganzen Gesprächsführung von Sir Horace Wilson ging hervor, dass er das Herrn Wohltat gegebene und mir gegenüber bestätigte Verhandlungsprogramm als einen offiziellen englischen Fühler ansah, auf den nun eine deutsche Antwort erwartet werde. Unverkennbar war die schwere Sorge, die auf der englischen Seite über die schwierige Lage besteht, in der sich die britische Regierung befindet, beziehungsweise in die sie sich hineinmanövriert hat, auf der einen Seite eine durch ihre Politik und ihre Beeinflussung gegen Deutschland aufgepeitschte öffentliche Meinung, auf der anderen Seite der Wunsch, durch einen Ausgleich mit Deutschland einen sonst für unvermeidbar gehaltenen Krieg zu verhindern. Die Besorgnis, dass ihre Einkreisungspolitik Schaden erleiden könne, schien mir demgegenüber in zweiter Linie zu stehen, hier war wohl das Gefühl vorherrschend, dass gegenüber einem wirklichen Ausgleich mit Deutschland die in den letzten Monaten ins Leben gerufenen Bindungen mit anderen Mächten nur Behelfsmittel seien, die hinfällig werden, wenn das allein wichtige und erstrebenswerte Ziel der Einigung mit Deutschland einmal wirklich erreicht sei. Auch die Zuziehung Frankreichs und Italiens spielte nur eine untergeordnete Rolle in der Unterhaltung. Sir Horace Wilson sagte beiläufig, dass die Abmachung zwischen Deutschland und England zu treffen sei, natürlich könne man auch, wenn es für erwünscht gehalten würde, Italien und Frankreich hinzuziehen. London, den 3. August 1939 geht's von Dirksan 38 Bericht des deutschen Botschafters V.D. S.D. Hullenburg vom 4.8.1939 über seine Unterredung mit Außenminister Molotow am 3.8.1939 ADAPBD. 6 Nummer 766 in heutiger LBV-stündiger Unterredung trat Molotow aus seiner sonstigen Reserve heraus und zeigte sich ungewöhnlich aufgeschlossen. Ich knüpfte an letzte Unterredung mit Molotow an und sagte, dass inzwischen die Wirtschaftsverhandlungen in Berlin wieder aufgenommen worden seien und anscheinend erfolgversprechenden Verlauf nehmen. Wir rechneten infolgedessen mit baldigem Abschluss. Darüber hinaus hätte zwischen Schnurre und Sowjetvertreter in Berlin Gedankenaustausch stattgefunden, über dessen Inhalt Molotow sicher unterrichtet sei. Molotow bestätigte, dass er in großen Zügen Bescheid wisse. An die Frage Astachios anknüpfend, ob die Ausführungen Schnurres gegebenenfalls auch von einer autoritären deutschen Persönlichkeit vertreten würden, erklärte ich, dass ich den Auftrag hätte, die von Schnurre entwickelten Gedankengänge aus 85 drücklich zu bestätigen. Ich führte sodann aus, wie wir uns auf der Grundlage der von Schnurre erwähnten drei Etappen die Normalisierung und Verbesserung der Beziehungen zur Sowjetunion dächten. Anschließend erklärte ich, dass unseres Erachtens von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer keine Gegensätze zwischen Deutschland und der Sowjetunion beständen, dass Antikominternpakt nicht gegen Sowjetunion gerichtet sei, dass wir durch Abschluss von Nichtangriffspakten mit den Baltenstaaten und CERN Entschluss dokumentiert hätten, ihre Integrität zu respektieren und dass unsere bekannten Forderungen gegen Polen keine Beeinträchtigung sowjetischer Interessen bedeuteten. Wir glauben daher, dass Interessenausgleich durchaus möglich, und beten hierzu um Meinung der Sowjetregierung. Molotow gab in längeren Ausführungen punktweise Antwort. Er erklärte, dass Sowjetregierung Abschluss Wirtschaftsabkommens stets gewünscht habe und, falls auf deutscher Seite gleicher Wunsch bestehe, so beurteile er Aussichten auf Zustandekommen eines Wirtschaftsabkommens als durchaus günstig. Was die Haltung der Sowjetpresse betreffe, so halte er unsere Vorwürfe von Ausnahmen abgesehen für unbegründet. Er stehe aber auf dem Standpunkt, dass die Presse beider Länder alles unterlassen müsse, was eine Verschärfung der Beziehungen zur Folge haben könnte. Die allmähliche Aufnahme von kulturellen Beziehungen halte er für notwendig und zweckmäßig und stelle fest, dass erfreuliche Ansätze einer Besserung bereits vorhanden seien. Zur Frage der politischen Beziehungen übergehend erklärte Molotow, dass auch Sowjetregierung Normalisierung und Besserung der beiderseitigen Beziehungen wünsche. Es sei nicht ihre Schuld, dass Beziehungen sich so verschlechtert hätten. Den Grund hierfür sehe er erstens im Abschluss des Antikominternpaktes und in allem, was in diesem Zusammenhang gesprochen und getan worden sei. Auf meinen Einwand, dass Antikominternpakt nicht gegen Sowjetunion gerichtet und von Molotow selbst am 31. Mai als Bündnis gegen westliche Demokratien bezeichnet worden sei, sagte Molotow, dass Antikominternpakt trotzdem aggressive Haltung Japans gegenüber Sowjetunion gefördert habe. Zweitens habe Deutschland Japan unterstützt, und drittens habe die deutsche Regierung immer wieder zu erkennen gegeben, dass sie an keinerlei internationalen Konferenzen teilnehmen würde, an denen die Sowjetunion beteiligt sei. Als Beispiel führte Molotow die Zusammenkunft in München an. Ich widersprach Molotow eingehend, indem ich betonte, dass es sich nicht darum handele, über die Vergangenheit zu diskutieren, sondern darum neue Wege zu finden. Molotow erwiderte, dass Sowjetregierung bereit sei, sich an Suche nach solchen Wegen zu beteiligen, jedoch müsse er auf der Frage bestehen, wie meine heutigen Erklärungen mit den von ihm erwähnten drei Punkten in Einklang zu bringen seien. Für eine veränderte Einstellung deutscher Regierung fehlten vorläufig noch die Beweise. Ich betonte darauf erneut die Tatsache des Fehlens außenpolitischer Gegensätze und erwähnte deutsche Bereitschaft, unsere Haltung gegenüber Baltikum gegebenenfalls so einzurichten, dass lebenswichtige Sowjet-Ostsee-Interessen gesichert blieben. Bei der Erwähnung Baltikums interessierte sich Molotow dafür, welche Staaten wir darunter verstünden und ob auch Litauen dazugehöre. 86 zur polnischen Frage erklärte ich, dass wir unsere bekannten Forderungen gegen Polen aufrecht erhielten, aber eine friedliche Lösung anstrebten. Sollte uns dagegen eine andere Lösung aufgezwungen werden, so seien wir bereit, alle sowjetischen Interessen zu wahren und uns hierüber mit der Sowjetregierung zu verständigen. Molotow zeigte sichtbares Interesse, sagte aber, dass friedliche Lösung in erster Linie von uns abhänge. Ich habe dem energisch widersprochen und darauf hingewiesen, dass englische Garantie es leider dazu gebracht habe, dass Entscheidung bei den polnischen Instanzen liege. Ich zurückwies sodann Molotows Behauptung, dass Deutschland allein an Verschlechterung deutsch-sowjetischer Beziehungen schuld sei. Ich erinnerte ihn an verhängnisvolle Rolle Abschlussvertrags mit Frankreich von 1935 und hinzufügte, dass etwaige erneute Beteiligung Sowjetregierung an deutschfeindlicher Kombination ähnliche Rolle spielen könnte. Molotow erwiderte, dass die gegenwärtigen von Sowjetunion eingeschlagenen Wege rein defensive Ziele und Festigung einer Abwehrfront gegen Aggression verfolgten. Im Gegensatz hierzu habe Deutschland mit Antikominternpakt aggressive Flaltung Japans unterstützt und gefördert und verfolge mit militärischem Bündnisvertrag mit Italien neben defensiven auch offensive Zwecke. Zum Schluss versicherte Molotow, dass er seine Regierung von meinen Mitteilungen in Kenntnis setzen werde und wiederholte, dass auch Sowjetregierung Normalisierung und Besserung der Beziehungen wünscht. Aus gesamter Haltung Molotows ergab sich, dass bei Sowjetregierung zwar größere Bereitschaft zur Verbesserung deutsch-sowjetischer Beziehungen vorhanden, dass jedoch altes Misstrauen gegen Deutschland weiter besteht. Mein Gesamteindruck geht dahin, dass Sowjetregierung gegenwärtig entschlossen ist, mit England und Frankreich abzuschließen, falls diese sämtliche sowjetische Wünsche erfüllen. Allerdings dürften Verhandlungen noch lange dauern, zumal Misstrauen gegenüber England ebenfalls groß. Ich glaube, dass meine Mitteilungen Molotow beeindruckt haben, trotzdem wird es erhebliche Anstrengungen unsererseits bedürfen, um Umschwung bei Sowjetregierung herbeizuführen. Schulenburg 39 Bericht des Sudetendeutschen Wenzel Jaksch über seine Unterredung in London mit dem ehemaligen tschechoslowakischen Ministerpräsidenten Beneš am 3.8.1939 aus Wenzel Jaksch, Europas Weg nach Potsdam. S 354f. Was die weitere Gestaltung betrifft, wurde unser Gespräch mit beiderseitiger Zurückhaltung geführt. Unser klarer Anspruch auf die Repräsentation der Sudetendeutschen in einer neuen Situation ist von mir stark unterstrichen und von ihm meist nicht in Frage gestellt worden. Ich entnahm aus dem Gespräch, dass Beneš von allen möglichen deutschen Oppositionsgruppen die Türen eingerannt werden, die die tschechische Bundesgenossenschaft durch den Vorverkauf der Sudetendeutschen einkaufen wollen. Auch der Artikel Geis im Neuen Vorwärts wurde von ihm ausdrücklich zitiert. Prinzipiell ist Beneš der Meinung, dass das ab 87 Kommen von München nichtig geworden sei und dass ein selbstständiger tschechoslowakischer Staat in den Münchener Grenzen nicht lebensfähig wäre. Ob das Sudetengebiet ganz oder teilweise einer restaurierten Republik einverleibt werde, müsse der Entscheidung der Realfaktoren überlassen bleiben. Beiderseits waren wir der Auffassung, dass wir nicht die Ermächtigung haben, vom Auslande aus eine Entscheidung zu treffen. Die Schwierigkeiten mit dem Pittsburger Vertrag erwähnte er als warnendes Beispiel. Von mir wurde betont, dass bei der Einstellung unserer Leute zu Hause und im Auslande nur bei gegenseitiger Bereitschaft zu einer Föderallösung in eine Diskussion eingetreten werden könne. Ich erwähnte dabei den 4-Plan, wohingegen er betonte, dass dieses Dokument mehr zur Demaskierung Henleins bestimmt gewesen wäre. Aus einer Bemerkung entnahm ich, dass er lieber auf den 3-Plan zurückgehen möchte. Man müsste jedenfalls trachten, so meinte er, dass eine bessere Lösung gefunden würde als die frühere. Meine Auffassung, dass auf der Basis einer zentralistischen Staatsverfassung eine Befriedung der Sudetendeutschen unmöglich sei, stimmte er zu. Es war davon die Rede, dass eine Schweizer Lösung ein erstrebenswertes Maximalziel sei. Wichtig erschien mir Beneš' Erklärung, dass eine Lösung im Einvernehmen mit den Sudetendeutschen gesucht werden müsse. Wir verblieben dabei, bei gegenseitiger Loyalität in freundschaftlichem Gedankenaustausch zu bleiben. Als positiver Teil der Aussprache wäre noch zu erwähnen, dass Beneš auf eine strikte Unterscheidung zwischen dem nationalsozialistischen Regime und dem deutschen Volk den allergrößten Wert legt. Er hat das auch bei den Vorträgen in Amerika so praktiziert. 40 Noten des polnischen Vertreters in Danzig an den Präsidenten des Senats der Freien Stadt Danzig vom 4. August 1939 DWB 2 Nummer 432, 433 Danzig, den 4. August 1939 an den Herrn Präsidenten des Senats der Freien Stadt Danzig, Arthur Kreiser, Danzig. Ich habe erfahren, dass die lokalen Danziger Zollbehörden an den Grenzstellen zwischen der Freien Stadt Danzig und Ostpreußen sich an die polnischen Zollinspektoren mit der in ihrer Art beispiellosen Erklärung gewandt haben, dass die Danziger Ausführungsorgane beabsichtigen, sich vom 6. August um 7 Uhr ab der Ausübung der Kontrollfunktionen durch einen gewissen Teil der polnischen Inspektoren zu widersetzen, welche Funktionen sich aus den Rechten der polnischen Regierung an der Zollgrenze ergeben. Ich bin überzeugt, dass dieses Vorgehen der lokalen Organe entweder auf einem Missverständnis oder auf einer irrigen Auslegung der Instruktion des Senats der Freien Stadt Danzig beruht. Ich zweifle nicht, dass Sie, Herr Präsident des Senats, keine Zweifel darüber hegen, dass eine derartige Antastung der fundamentalen Rechte Polens unter keinem Vorwand von der polnischen Regierung geduldet wird. 88 Ich erwarte Ihre zusichernde Antwort, dass Sie Anordnungen erlassen haben, die das Vorgehen Ihrer Untergebenen annullieren, spätestens bis zum 5. August um 18 Uhr. Angesichts der Tatsache, dass das erwähnte Vorgehen an einer Reihe von Grenzstellen stattgefunden hat, bin ich gezwungen, Sie, Herr Präsident des Senats, zu warnen, dass alle polnischen Zollinspektoren den Befehl erhalten haben, ihren Dienst in Uniform und mit der Waffe am 6. August DJ und den nachfolgenden Tagen an allen Grenzpunkten auszuüben, die sie für die Kontrolle als notwendig erachten. Alle Versuche, ihnen die Ausübung des Dienstes zu erschweren, alle Überfälle oder Interventionen der Polizeibehörden wird die polnische Regierung als einen Gewaltakt gegen die amtlichen Bediensteten des polnischen Staates während der Ausübung ihres Dienstes betrachten. Falls die oben erwähnten Missbräuche angewandt werden sollten, wird die polnische Regierung unverzüglich Vergeltung, Retorsion, gegen die Freie Stadt anwenden, für die Verantwortung ausschließlich auf den Senat der Freien Stadt fällt. Ich hoffe, bis zu der erwähnten Zeit eine zufriedenstellende Aufklärung zu erhalten. Chudaki Danzig, den 4. August 1939 Herr Präsident des Senats. Die polnische Regierung gibt ihrer Verwunderung Ausdruck, dass der Senat bei der Beantwortung einer so einfachen Angelegenheit technische Schwierigkeiten hat. Im Interesse der Vermeidung drohender Folgen nehme ich einstweilen zur Kenntnis, dass keine Gewaltakte gegen unsere Zollinspektoren erfolgen werden und dass sie ihre Funktionen werden normal ausüben können. Ich bestätige jedoch, dass die in meiner Not vom 4. August 23 Uhr und 40 Minuten enthaltenen Warnungen in Kraft bleiben. Genehmigen Sie, und so weiter, Chodaki.